Hallo Chris. Hallo Ricky. Hey Chris, shut up. Marktführer MMA Radio. Hallo Leute, hallo liebe Zuhörer und Chris, dich begrüße ich heute auch nochmal. Hallo Chris. Hallo Ricky, ja, ja. So war nett. Ja, so bin ich einfach. Ich bin ein dufter Typ. Ich muss heute während der Sendung so ein bisschen aufwachen. Ich bin völlig im Arsch. Ich bin überall overworked. Was ist aber denn bloß man, los, Junge? Bist du rausworken? Bist du erkältet? Nee, ich bin schon ein bisschen müde, so muss man sagen. Ja, aber du hast doch so einen gestörten Rhythmus. Mal musst du um 5 aufstehen, mal um kommst 4. Du erst um 5 ins Bett. Ja. Was ist da los bei dir, Junge? Erzähl uns doch mal davon. Things have changed. Also it's the only one that I can say. Oh, and yes. Your English is awesome. Ja, weil ich oft auf der Arbeit spreche, weil da viele Menschen dieser Landessprache, in der wir hier kommunizieren, nicht mächtig sind. Und das prangere ich nochmal an, ohne Schlagkrafthörer damit zu diskriminieren. Ja, das muss man an der Stelle natürlich dazu sagen, als kleiner Disclaimer. So, ja. Liebe Kampfsportfreunde. Hashtag Disclaimer, ja. Das war ja, kann man sagen, eine relativ vollgepackte Woche. Was das kann man sagen, aber man muss auch mal negativ anfangen, dass der Peter uns mal hier nicht jedes Mal spoilern soll. Das kann er sich jetzt mal in den Löffel schreiben. Ton aus. Pass mal auf, Peter. Also erstmal alle Zuhörer. Entfollowed Peter Graf. Absolut. Das ist erstmal ganz wichtig für euch, wenn ihr irgendwie Spaß im Leben haben wollt. Denn wenn man mit Peter Graf auf Twitter kommuniziert, dann kann einem mal schon sowas passieren, dass Samstagmittag Tweets dich erreichen, wie zum Beispiel: Na, ob Overeem schon zurückgetreten ist oder nach dem Season-Finale von Breaking Bad, hey, Walter White ist tot. Ja, oder und wenn ihr schon mal dabei seid, Kollateralschäden gibt's immer, entfaltet auch direkt seine Freundin Pixel Letter oder so. Aber sie schreibt doch gar nichts. Weiß ich nicht, aber im Followen. Wir müssen hier wirklich... Naja, und dann ist das Star Wars gewesen, als er als erstes geschrieben hat, dass Luke Harper der Sohn von Peter Skywalker ist, oder wie die heißen. Luke Harper? Wie heißt denn der da? Ja, Luke Harper. Ja, diese... Verwechsel mal noch. Ja, ist der Spoilerkönig, der Peter. Der Peter ist der Spoilerkönig. Spoiler-Peter ist das. So, Spoiler-Peter. So geht's natürlich nicht. Wie fandest du Guardians of the Galaxy? Fand ich sehr, sehr gut. War natürlich jetzt mehr eine Komödie, aber fand ich sehr, sehr gut. Hat mich äußerst gut unterhalten. War toll, schöne oder? 2 Stunden. Ich habe insgesamt nur 10 Minuten geschlafen. Das ist für mich ein Premium-Film dann. Absolut. Hatte wenig so Letdown und so. Aber hat wirklich zügig wegzugucken, obwohl er relativ lang war. Man muss aber sagen, dass... Batista? Nö, fand ich gut. Ja. Aber man muss sagen, dass ich... Chris Pratt ist schon lustig, aber man hat... ich traue mich das nicht zu sagen, aber man hat schon wieder gemerkt, dass bei der Synchronisation das ein oder andere Mal irgendwas auf der Strecke geblieben sein muss. Weil die Witzedichte und die Qualität der Witze ist eigentlich ganz gut. Ja. Und dann sind manchmal so Ausreißer dabei, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass derjenige, der sonst da für die Gags zuständig war, auf den Schwachsinn nicht gekommen ist. Also das könnte sein, dass ich mir den Film wirklich gerne nochmal in Englisch angucke. Ja. Ich hoffe, dass der nochmal im Kino in der OV oder so kommt. Da bin ich sofort damit dabei. 3D braucht man allerdings wieder nicht. Also, was hältst du von Chris Pratt? Ja, ich kenne den jetzt nur in der Rolle, also. Aber ist schon, Charisma ist vorhanden, muss ich sagen. Ja, aber da ich kenne den halt nicht, also deswegen. Der hat seine nächste große Rolle zum Beispiel in dem Jurassic World Film. Da hat er die nächste große Geschichte. Also das scheint ein großes Ding zu werden. Ich fand es wirklich gut, das ganze Ensemble fand ich gut. Und ich hatte ja die Befürchtung, dass dieser Rocket Raccoon mit tierisch auf den Sack geht, war überhaupt nicht so, er war der Showstealer. Ja, das fand ich auch scheiße, dass der nicht wenigstens dann Bradley Coopers Synchronstimme bekommen hat. Ja, das war dieser Typ vom Tatort, hat ihn gesprochen, der Kollege von Til Schweiger. Ich dieser kein Türke. Tatort. Ja, ich weiß nicht, wie er heißt. Ist nicht Elias Mbarek, sondern dieser andere große deutsche Türke. Elias Mbarek. Ja, andere große jeder deutsche Türke. Jeder zweite deutsche Film. Und auch mittlerweile jeder zweite deutsche Kinotrailer beinhaltet Elias Mbarek. Mein Gott. Jetzt muss ich mir was Neues einfallen lassen. Jetzt ist es gar nicht mehr Till Schweighöfer, jetzt ist es Till M. Schweighöfer. Till M. Schweighöfer, ja. So. Es gibt nur noch diese drei Schauspieler in Deutschland. Ja. Und Veronika Ferris. Peter, finden wir schön, dass du uns gespoilert hast. Kannst du weitermachen. Nein, also ihr könnt natürlich alle den Peter Echt? Followen, denn ich habe den Peter schon persönlich kennengelernt und seine Freundin auch. Und ich hoffe, dass das, ich glaube, verheiratet waren sie noch nicht. Egal. Und das hat er noch nicht Guardians of the Galaxy gesehen. Können wir ihm den spoilern? Ja, ist jetzt nicht unbedingt kein groundbreaking Finish dabei, würde ich mal sagen. Also da ist alles relativ ausrechenbar, glaube ich. Wir können die Post-Credit-Scene spoilern. Die auch, ja. Ja, die Hälfte des Kinos hat gesagt, nein, wie geil, da habe ich nur, ist eine fucking 80er-Jahre-Reminiszenz. Ja, haltet die Fresse, ich möchte da lieber was Geileres sehen. Howard the Duck ist mir nicht genug. Da kenne ich so gar nicht. Ja, gab's schon mal einen Film aus den 80ern oder so, aus den 90ern, man weiß es nicht ganz genau. Haben halt nur die Leute geguckt, die nicht auf dem Schulhof Fußball gespielt haben, so wie die coolen Guys. Ja, natürlich. Und alle haben gelacht, so, Mensch, ich kenne Howard the Duck. Da muss ich lachen, weil ich ihn kenne. Nein! Schnauze! Das war mir zu wenig. Ich dachte, da kommt noch ein richtig fettes Ding am Ende. Nee, kam nicht. So, MMA oder Peter bashen, was du willst, ich bin jetzt wach. Ja. Also, Peter und seine Freundin Pixeletta sind dufte Typen, die könnt ihr ruhig auf Twitter followen, müsst ihr sogar. Ja. So. Dann noch was vorneweg. Eigentlich gibt's jetzt noch einiges vorneweg. Zum einen, ich hab's interessanterweise in jedem Ableger, den es auf MMA Radio zu hören gibt, bereits erwähnt, außer bei unserer Hauptshow. Und zwar habe ich so einen kleinen, Engpass, was den Speicherplatz angeht, auf unserem Server. Das bedeutet, dass alte Folgen jetzt demnächst rausfliegen. Also die gibt's dann weiterhin noch auf YouTube, die gibt's dann auch weiterhin noch auf archive.org, aber halt nicht mehr im Feed. Sprich, wenn ihr irgendwie neue Hörer seid und mal gern die Anfänge dieses kleinen Podcasts nachverfolgen wollt, dann müsst ihr euch am besten jetzt diese Folgen runterladen über die Webseite hier bei uns oder auf iTunes oder weiß der Kuckuck. Denn irgendwann jetzt demnächst beginne ich damit, die alten Folgen rauszuschmeißen, um wieder Platz für neues Material zu haben. Natürlich jetzt nicht irgendwie gleich 60 Folgen, aber ja, ich habe mir mal so vorgenommen, dass 100 Folgen immer da sind und alles, was dann über diese 100 hinausgeht, dann nur noch bei Archive und YouTube zu finden ist. Das zum einen. Dann ist nächste Woche der Chris nicht verfügbar. Und Olaf Schubert springt in die Bresche. Das stimmt. Und eins möchte ich euch nicht zumuten, nämlich nochmal eine komplett alleingetragene MMA-Radio-Ausgabe. War gar nicht so interessant für mich und auch für euch wahrscheinlich nicht. Gab's die schon mal? Es gab mal eine Ausgabe, da ging, glaube ich, dein Internet nicht oder so. Irgendwas war da. Und so jeden Dienstag der Fall. Es gab viele News und dann habe ich mehr oder weniger eine extra lange News-Ausgabe gemacht. So, jetzt habt ihr die Möglichkeit, einmal in eurem Leben die große Bühne der Welt zu betreten. Alles, was ihr dazu braucht, ist Internet und ein Mikrofon und ein Twitter-Account oder eine E-Mail-Adresse. Und könnt mich kontaktieren und sagen, hey, ich hätte mal Bock, einmal hier so eine Stunde mit dir mitzumachen. Und meine Internetverbindung reicht aus, um zu streamen. Und das Mikrofon ist, sag ich mal, so gut, dass man sich selber hört. Das reicht wirklich. Also ihr müsst hier nicht das perfekt rauschfreie Mikrofon haben. Da kann ich einiges noch retten. Ja, also das ist jetzt, da braucht ihr überhaupt keine Sorgen haben. Wer mal Lust hat, bei einer Folge MMA Radio dabei zu sein, schickt mir einen Tweet at mmaradio.de oder eine E-Mail an mail@mmaradio.de oder auf Facebook eine Nachricht. Kontaktiert mich. So, und dann werde ich mal gucken, ob überhaupt jemand Lust hat. Und wenn ja, dann können wir da nächste Woche Dienstag eine Barmer Ersatzausgabe machen. Und versuchen, den Chris zu kompensieren, was schwerfallen wird, aber fachlich, wir werden zu suchen. Fachlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Es ist und ist absolut ein Ding der Unmöglichkeit. So, das mal vorneweg. Und jetzt aber mal Titten auf den Tisch. Dieser jetzt möchten wir mal alle wissen, warum ist eine Frechheit. Dieser Fight Pass, weil er down war. Aber ich möchte viel lieber nochmal den Leuten klar machen, warum du heute wie zugekifft redest. Moment mal, ich rede überhaupt nicht wie zugekifft. Du redest wie ein Geisteskranker. Wieso denn? Wie? Schon, ja, ich hätte Angst. Ja. wenn du jetzt hier sitzen würdest. Wieso denn? Ja, du hörst dich ganz Psycho an. Psycho? Psycho. Ja, und welche Erklärung gibt's dafür? Weiß es nicht, dass du krank bist? Ja, das würde ja das einen, das würde das andere ja nicht ausschließen. Also. Geistig meine ich nicht, körperlich, vielleicht hast du einen Kopfgrippe. Nö, ich hab schon ein bisschen, bin ein bisschen angeschlagen, hab Husten und so, aber eigentlich, nö. Gut, das reicht mir schon als Antwort. Das muss reichen. Das ist okay. Ich habe mir vorhin ganz rucki-zucki für 49 Euro nicht Destiny gekauft. Da habe ich mich gefreut. Ich hab heute schon die erste Mission. Und das macht so einen Spaß, die Erdmission nochmal zu machen, weil du alles kennst, ist paradox, aber es macht so einen Spaß, also durchzuflowen. Das ist wirklich toll. Ja. Ja. Muss ich sagen. Ist mir noch zu teuer, 50 Euro. Ja, aber ich habe auch viel zu wenig Spiele und viel zu viel Zeit. Verstehst du? Deswegen muss ich es mir holen. Ich habe viel zu viel Zeit und viel zu wenig Spiele. Wahnsinn. Ja. Also, Fight Pass, die meisten werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, hatte so ein bisschen Probleme. Irgendwie ging während dem Invicta-Main-Event dann plötzlich das Licht aus und wir konnten das großartige Finish nicht gucken. Jedenfalls nicht sofort, sondern erst später. Und dann, jetzt muss ich mal hier während der Sendung nachgucken, was mich viel mehr gestört hat, ist, dass ich die Fightcard vom Freitag nicht nachgucken konnte. Normal bei Event Replay kann ich mir die dann nochmal angucken. Und bis heute kann ich die jedenfalls bei mir hier nicht auswählen. Vielleicht gibt's dafür ja immer noch nicht. Es gab ja ein Update gestern, ne, von der App. Keine Ahnung. Sowas beachte ich nicht. Updates mache ich immer im Hintergrund. Hä? Ja, aber du siehst doch, wenn das Pünktchen leuchtet. Da achte ich überhaupt nicht drauf. Also ich weiß nie, wann irgendwas geupdatet ist. Wenn ich natürlich darauf achten würde, schon, aber das interessiert mich. Aber deswegen ist halt dieser Punkt da, wenn ein Update kommt. Ja, aber das fällt mir nicht auf, wenn da irgendwo ein Punkt ist. Du bist einfach ein Hardliner. Nee, pass mal auf, jetzt weiß ich auch, warum mir das nie auffällt. Hardliner, weil du einen blauen Hintergrund hast. Nee, weil ich immer auf Suche gehe, wenn ich eine App öffne. Ich mache auch mal Spotlight-Search, aber... Ja, da sehe ich doch nicht jedes Mal einen Punkt. Ja, hast recht, aber... Deswegen fällt mir das nicht auf. Ich sehe jetzt gerade, ich habe ganz viele Punkte hier. Siehst du? Im Gesicht oder was? Instagram, IGN, DealBunny, Facetune... Brandon Sharp versus Travis Brown. Holy Messenger. Shit. Das gibt's ja gar nicht. Also die ganze Welt hat sich komplett verändert. Eigentlich, ich glaube, der Brandon Sharp muss mal zu mir kommen, ein Dreivierteljahr, dass ich den mal fit bringe. Also es gibt's ja gar nicht. Das ist ein fettes Schwein. So, in jedem Fall ging diese App-Geschichte irgendwie so nicht so richtig. Und für alle, die Probleme hatten, sage ich jetzt mal, die Probleme hatten, diese Invicta-Card zu gucken, die sollten sich schleunigst an die UFC wenden. Denn... Die UFC gewährt uns sozusagen einen Rabatt auf ihren nächsten Pay-Per-View. 10% ist natürlich jetzt ist nicht viel, aber besser als nichts. Wenn man sich da also meldet, bekommt man irgendwie so einen Gutschein oder Code oder weiß der Kuckuck. Ich weiß es nicht, weil ich habe mich nicht gemeldet, ich habe es nicht nötig. Und dann kriegt man beim nächsten Pay-Per-View 10% Rabatt. Das muss man an dieser Stelle, denke ich mal, erwähnen. Falls der ein oder andere von euch da irgendwie davon noch nicht Wind bekommen hat und noch ein bisschen Geld abkassieren möchte. Könnt ihr also machen, selbst wenn ihr Invicta nicht live geguckt habt, schickt ihr den halt einfach eine Mail und sagt, Mensch, da habe ich mich aber geärgert. Und ja, dann kriegt ihr die 10%. Für den nächsten Pay-Per-View, und der ist ja ziemlich geil. Also das lohnt sich ja dann schon, 178. Ja. Also wenn man da mal 2 Euro spart. Mhm. Nicht schlecht. So, dann, Chris, komme ich wieder, also dann ist ja was passiert letzte Woche, da wollte ich dich fast schon anrufen. Ja, warum hast du es nicht gemacht? Alter, fuck, bin ich müde, ich habe heute noch eine Sendung. Alter. Das habe ich jetzt einfach so gesagt. Eigentlich wollte ich dich gar nicht anrufen, aber mir fiel jetzt nichts Besseres ein, wie ich auf dieses Thema zu sprechen komme. Und zwar müssen wir nochmal auf 177 zurückblicken. Nicht auf das Event an sich, das vergessen wir ganz schnell. Aber du kannst dich erinnern, dass wir da uns schon so ein bisschen Sorgen gemacht haben, ob dieses Event, dieser Pay-Per-View überhaupt 100.000 Buys erreichen wird. Und so ein kleiner Indikator sind ja immer die Prelim-Ratings. Ja. So, und normal schauen ja da so um die, ich glaube, der Durchschnitt sind so 950.000 Zuschauer, mal eine Million, mal sind es nur 800.000 Zuschauer. Also das ist ja immer schon so ein Indikator, wo die Reise hingeht. So, jetzt weiß ich nicht, hast du davon was gelesen? Mm-mm. So, dann schätz mal, wie viel 100, das muss ich jetzt einmal, darfst du schätzen, 177 Prelims. Wie viele Live-Zuschauer hatten die Prelims? 649.000. 450.000. Eieieiei. Also 450.000 ist schon heftig. War das nicht nur zwei Kämpfe oder drei oder vier? Es waren nur drei, klar, aber ja. Also da habe ich schon so kurz mal mich erschrocken, würde ich mal sagen. Was 400. War denn das eigentlich für eine Arena bei der Fight Night? Jetzt am Freitag. Mhm. Da gehen irgendwie nur 4.500 Leute rein. Aber was man so gehört hat, muss das ein ziemlich geiles Flair gewesen sein, ja. In dieser kleinen, engen. Das wird wahrscheinlich auch so ein Hotel-Ding sein. Fight for the Troops mäßig hat mich das erinnert, aber das fand ich sehr enttäuschend, weil ich dachte, weil in derselben Stadt hier auch Bellator ist, jetzt zeigen wir mal richtig, wie groß unsere Eier sind, weil die Card war super. Und dann machen sie auch eine schöne große Halle voll. Nee, war überhaupt nicht der Fall. Aber ich habe dich unterbrochen. Nee, ich vermute mal, dass du da vielleicht auch gar nicht so viele riesige Hallen hast. Also ich weiß jetzt nicht genau, wo. Mesh and Tucket? Die andere Stadt, der Bellator war, also da war ja jetzt auch nicht irgendwie so eine absolut Mega-Halle mit 20.000 Leuten zu füllen. Ich fand das Flair irgendwie cool. Freitagnacht, also ich habe ja die Maincard habe ich die letzte Stunde oder letzte Dreiviertelstunde gesehen. Also ich habe den Main-Event und das Vorgeplänkel vom Main-Event gesehen, so muss man sagen. Und ich fand das cool. Hat einen geilen Flair gehabt so und ja, mir hat es gut gefallen. Auch mit dem kleinen Oktagon wieder, fand ich auch wieder super. Aha, kleiner Oktagon. Ja, auf den stehe ich. Den finde ich irgendwie, natürlich in so einer riesigen Halle, dann weiß ich, das wäre mal interessant, wenn so ein kleiner Oktagon in so einer riesigen Halle steht, ob das irgendwie dann ein bisschen merkwürdig aussieht. Aber ich finde, bei diesen Event oder bei diesen Hotels oder ja, meistens sind es ja Hotels oder Casinos, da finde ich, passt das super rein, so ein kleiner Oktagon. Gefällt mir. Und ich fand das super. Also. Ich meine, klar, UFC, da gehst du immer davon aus, dass es die Big Stage ist und tralala, Riesenwürfel obendran und weißt du, Kuckuck. Mhm. Aber ja, das scheint offensichtlich in Mesh and Tucket nicht möglich zu sein. Interessant fand ich bei dem Kampf Joe Lozan gegen Michael Chiesa, dass die beiden sich dann da auf diesen Leinwänden praktisch ausgespäht haben. Weißt du, die saßen doch mal, hast du bestimmt auch gesehen, die saßen mit dem Rücken zum Käfig und beide haben die ganze Zeit auf dem Monitor oder auf der Leinwand praktisch geguckt, weil das ja nicht in Augenhöhe, aber es hing halt nicht oben in Würfel, sondern an den Seiten, an den Außenwänden der, was war Halle? Das jetzt? War das jetzt ein Hotel? Das würde ich jetzt schon gerne wissen. Ist egal. Lass mal's. Also da hingen auf jeden Fall diese Leinwände und die konnten sich da beobachten. Das fand ich irgendwie schön. Hat das nicht auch Ronaldo Sousa auch während des Kampfes gemacht? Kam zumindest mir so vor. Ja, das kann schon sein. Also ich habe, wo ich den Main Event gesehen habe, habe ich natürlich noch jede Menge andere Sachen gemacht. Auf Twitter geguckt und Kaffee. Steuererklärung gemacht. Nee, die habe ich, übrigens sage und schreibe 900 Euro zurückbekommen. Boah. Also noch nicht zurückbekommen, es dauert natürlich noch. Aber das hat mein Wieso ausgespuckt. 900 Euro. Back in my life. Und Siehste? Stromrechnung. 500 Euro eingespart. Boah. Ich habe meinen Verbrauch von knapp 4.000 Kilowattstunden auf 2.300 Kilowattstunden gesenkt. Schön. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und das alles nur, weil ich beim Nachbar Strom klaue. Das funktioniert hervorragend. Ja, man muss sich einfach zu helfen wissen. Ja, also diese Rating-Geschichte, das war schon eine Katastrophe. Wie gesagt, wir reden jetzt erstmal noch von 177. Ich bin tierisch gespannt auf die Pay-Per-View-Buy-Rate. Nicht, weil ich davon ausgehe, dass die uns überraschen wird positiv, sondern eher, weil ich würde mich echt kaputt lachen nicht, aber ich würde mich nicht wundern, wenn es unter 100.000 sind. Also das finde ich schon noch ganz interessant. So, dann muss man natürlich auch ansprechen, dass eines unserer Themen der letzten Woche, nämlich der Weightcut, wieder eine Rolle gespielt hat. Das wirst du auch mitbekommen haben, oder? Charles Oliveira, der irgendwie so eine Virusinfektion gehabt haben will. Wie auch immer, auf jeden Fall ist er auf die Waage gestiegen und war 6 Pfund zu schwer, 5 Pfund zu schwer, irgendwie sowas. Und ich habe echt gedacht, Alter, das kannst du nicht bringen nach so einem Wochenende. Nee. Vor allen Dingen, es war ja der Main Event sozusagen der Prelims, also dieser Featured Fight war auch ein wichtiger Fight eigentlich. Und ich habe mir echt gedacht, das kannst du nicht bringen, egal welchen Grund das jetzt hat. Du kannst es nicht bringen. Und er hat es aber gebracht. Ich verstehe nicht, dass sie da nicht einfach absagen. Ich meine, wenn der wirklich so schwer krank war, wie er gesagt hat, macht das überhaupt Sinn, irgendwie dann da anzutreten, selbst wenn er das Gewicht packt. Ja, das kommt mir sehr merkwürdig vor alles. Also meinst du, das hat damit was zu tun? Hab ich mir nämlich gedacht. Offensichtlich wurden ja diese Dopingtests ein klein wenig verstärkt. Ja. Und jetzt, fängt das langsam an, dass das mit den Weightcuts häufiger ein Thema wird. Könnte es da irgendwie, dass die extra sich vorher nochmal eine Junior-Tüte reinpfeifen, um ein paar Pfund zu viel drauf haben, weil sie gedopt haben? Nö, aber vielleicht gibt's da auch Mittel und Wege, die dir helfen, dass dein Weightcut leichter ist oder dass du im Vorfeld schon ein bisschen Gewicht verlieren kannst und mehr Muskelmasse dann. Ich habe keine Ahnung, aber ich meine, Fakt ist eins, es gab diese ganzen Fälle jetzt und irgendjemand hat auch mal gesagt, irgendein Kämpfer hat auch mal gesagt, er hat das mit den Steroiden gemacht wegen dem Weightcut. Ich glaube, das war Kevin Casey. Ja. Und da habe ich dich nämlich auch gefragt, wie hängt denn das zusammen? Und wir wussten es beide nicht, aber ich finde schon interessant, dass kurz nachdem die ganzen Leute da erstmal hops genommen werden, plötzlich was passiert, das mir, solange ich die UFC verfolge, noch nie untergekommen ist. Ja. Also, dass Leute nicht ihr Gewicht schaffen, das schon. Aber so Geschichten wie, ich muss jetzt komplett den Kampf absagen, weil ich mein Gewicht nicht schaffe, aus Gründen, weiß eigentlich keiner. Also auf jeden Fall. Aus Gründen einfach nur. Ja, aus Gründen, so wie Hennen Barrow, der ja steif und fest behauptet hat, also eigentlich hätte er kein Problem gehabt. Es lag nur daran, dass ihm schwindlig geworden ist und dann hat er sich den Kopf angeschlagen und deswegen kann er nicht kämpfen. Das kam ja alles auch ein bisschen merkwürdig vor, aber egal. Es beginnt schon wieder, auch wie bei der Doping-Geschichte, dass es mir so ein bisschen scheißegal ist, irgendwie. Ja, ja. Mich kotzt es natürlich an, wenn deswegen ein geiler Kampf irgendwie ausfällt, so wie letzte Woche. Aber die Gefahr ist natürlich beim Doping auch. Die Frage ist halt immer wieder, was man dagegen tun soll. Es gab jetzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die das ein oder andere Präparat nehmen, um abzunehmen. Und dass das dann auf der Dopingliste oder auf der Drogenliste drauf ist. Das ist halt immer das Problem. Das ist ja. Halt, wir wissen es halt nicht. Da müsste man vielleicht mal mit so einem MMA-Fighter sprechen, Chris. Ja. Oder mal bei einem Podcast anrufen, der schon mal mit einem MMA-Fighter gesprochen hat. Die können sich alle ficken. Oder wir reden einfach mit jemandem, die Kampfsportarten perfekt beherrscht. Man hat ja immer da irgendwen an der Hand. Mit irgendwem. Mit irgendwem. Aber es gibt doch dieses thailändische Zeug, was du dir reinschmeißt und das schmilzt dir unter der Haut. Die Fettzellen und das spürst du wohl richtig kribbeln und so und das ist ja wohl auch richtig krass gefährlich, das Zeug, also schädlich für den Körper und vielleicht ist das auch so ein Präparat, was sie jetzt einsparen durch die häufigen Dopingtests. Ja, also wie gesagt, ich habe nirgendwo was darüber gehört, ich habe mir halt nur überlegt, warum das so zeitlich einigermaßen zusammenhängt, sag mal so, also ja, dachte ich mal irgendwie, komisch. Was ich aber gut fand, es gab zwei Ideen, die ich ganz interessant fand. Zum einen, dass man sagt, wenn jemand das Gewicht nicht schafft, dass der einfach noch mehr von seiner Kampfbörse abgeben muss. Jetzt sind es ja 20%. Also ich glaube, in England oder so sind es richtig viel Prozent, 60 oder also über 50% auf jeden Fall. Das tut natürlich weh und das wäre natürlich eine Möglichkeit, um nochmal ein bisschen mehr Druck auszuüben. Und dann gab es noch eine Variante, die ich mal in einem Podcast gehört habe, die fand ich auch ganz gut, nämlich, dass man zweimal wiegt. Einmal einen Tag davor und einen Tag danach. Und jetzt kommt's. Am Tag danach darfst du zwar mehr wiegen, also als zum Beispiel jetzt die 135 Pfund für Bantamweight. Also am Kampftag. Ja, darfst du mehr wiegen, aber es muss in einem gewissen Rahmen sein. Das fand ich ganz interessant. Und dann hatte ich noch eine Idee, warum geht man nicht einfach unangekündigt, relativ lang, nachdem einer einen Kampf hat, aber noch weit genug voraus, bevor der nächste Kampf stattfindet, in die Gyms, wiegt die Leute einmal, dann hat man die Gewichte und sagt, also du wiegst jetzt 165 Pfund, du darfst nicht weiter als 100, was man halt so zumuten kann, runtercutten. So, könnte man ja auch mal machen. Ja, klar. Aber irgendwas muss man machen, das geht mir nämlich auf den Sack. Aber wenn die sich schon so einpissen, etwas umfangreichere Dopingtests zu machen, dann auch noch das aufzufahren. Ja gut, bei den Dopingtests sind halt die Kosten die Tests so extra. Ja. Wobei ich da auch eine schöne Rechnung neulich gehört habe. Ich weiß gar nicht mehr, habe ich die gehört oder gelesen. Und zwar, Du kannst dich mit Sicherheit erinnern, als GSP gegangen ist, hat er als Grund angegeben, dass er das nicht gut findet, wie die UFC diese Doping-Geschichte handelt. So, und du hast damit einen riesen Draw verloren in der UFC, der dir wirklich Millionen Euro oder Dollar, wie auch immer, eingespielt hat. Und wenn du das Geld aufgewendet hast, hättest, was du vielleicht benötigst, um GSPs Forderungen gerecht zu werden, warte mal, wie war das? Dann würdest du und hättest GSP dadurch nicht verloren. Das ist natürlich jetzt alles hochspekulativ, weil du weißt ja nicht, ob er nicht doch trotzdem gegangen wäre. Aber egal, wenn du das so gemacht hättest, dann wärst du im Endeffekt billiger gekommen. Also nicht billiger als im Vorfeld, aber jetzt fehlt dir halt GSP, der eindeutig gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr in der UFC anzutreten, weil diese Doping-Geschichte mir auf den Sack geht, als einer der Gründe. Und die UFC sagt jetzt, ja, also wenn ich diese Doping-Tests durchführen will, dann muss ich so und so viel Millionen im Jahr dafür aufbringen. Und wenn man das gegenrechnen würde, würde die Variante Doping-Tests und du hast GSP zurück besser sein, als zu sagen, ich habe GSP nicht und mache keine Doping-Tests. Also, verstehst du das? Unterm Strich, kommt die UFC besser weg, wenn sie Dopingtests macht und dafür GSP auch wieder zurück hat, als wie wenn sie GSP nicht haben und mit den Dopingtests weiter da so das alles rumdümpelt, ja. Ja, also es wäre eine Win-Win-Situation. Ja. Aber gut, da haben sie sich anders entschieden oder sag ich mal so, sie tun alles dafür, dass mir es so vorkommt, als hätten sie sich anders entschieden. Sie haben ja mit Sicherheit ihre Gründe, dass sie sich anders entschieden haben. Ja, und die heißen Abraham Washington. Nee, warte mal. Wie heißt so, der Vogel auf 100? Geldscheine. Ja. Ja. Abraham Washington war doch, glaube ich, der von der WWE. Ja, der wird nicht da. Abraham Washington. Ja. Ach, wie sie auch alle heißen, die Aber Vögel. Abraham Washington war immer cool. Ich habe nie verstanden. Hat er nicht irgendwie angegrapscht? Alter, ich habe Sprachaussetzer. Aber der ist nicht auf dem Dollarschein, wa? Abraham, weiß ich nicht. Müssen wir mal nachgucken. So, Nick Hein hat einen Kampf endlich mal. Unser Nick Hein, Chris. Ja, uns Freund. Nick Hein. Ist er schon der neue Uwe Seeler? Das ist er. Ja. Kämpft gegen... Tja, hätte ich mir mal aufschreiben müssen. Nee, weil den Typen, den kenne ich eigentlich. Und mir liegt darauf... Ich weiß, ich sehe ihn vor mir. Den habe ich damals bei Ultimate Fighter auch gesehen. Ach, wie heißt er denn? Nö. Ja. Moment. Das muss ich jetzt nachgoogeln. Ja. Das gibt's doch echt nicht. Das gibt's ja wirklich nicht. Weil normal schreibe ich mir sowas, James Wick heißt er natürlich. James Wick. Normal würde ich mir sowas aufschreiben, aber James Wick kenne ich noch von Ultimate Fighter und der hatte auch zuletzt einen ziemlich guten Kampf oder eine tolle Performance gezeigt gegen, wo er diesen üblen Dings da hat, dieses Hämatom da hatte, dieses Riesending. Ach nee, das war wieder jemand anders. Halt, mit dem Riesenhämatom jetzt nicht verwechseln. War dieser Beule da oder was? Ja, war auch einer von Ultimate Fighter, aber das war wieder ein anderer. Egal, pappalapapp. James Wick ist schon eine Ansage, glaube ich, für Nick Hein. Okay. Also ist jetzt nicht, ich sag jetzt nicht, dass er den nicht besiegen kann. Ja. Aber das wird ein schwerer Gang für ihn. Ja, aber lass uns das so positiv sehen. Wenn das wirklich so ein legiter Typ ist und er ihn besiegen sollte, ist das so eine Art Gate-Opener für ihn. Bisher ist doch Nick Hein nicht relevant. Ja, aber selbst das glaube ich nicht. Also wenn jetzt Nick Hein James Wick besiegen würde, glaube ich nicht, dass das jetzt dann gleich so, ja, dass er dann so auf dem Radar plötzlich erscheint. Also James Wick ist halt auch a guy, aber Nick Hein ist halt für mich auch nicht mehr. Weißt du so, das ist halt, der konnte mich jetzt auch nicht voll und ganz überzeugen in der UFC in Berlin. Und die älteren Sachen, die ich gesehen habe, so bei YouTube im Vorfeld zu UFC Berlin, das war alles okay, aber das war jetzt auch nicht der absolute Hammer. Deswegen so, für mich ist Nick Hein halt irgendein Typ, der mal in der UFC kämpfen kann, weil die UFC in Deutschland vorbeigeschaut hat. So. Okay. Aber wenn er jetzt James Wick schlägt in Texas, also James Wick kommt ja auch noch aus dem Bundesstaat Texas, also auf fremdem Territorium praktisch einen ungeschlagenen Kämpfer besiegt. Oh, der ist ungeschlagen. Ja, der ist ungeschlagen. Dann hast du gleich natürlich auch schon so ein, ja, dann ist es mal ein Statement, dass du zumindest dahin gehörst in diese UFC. Weißt du, dass du halt nicht nur so ein Wink-August bist für die deutsche Presse, sondern dass du da wirklich hingehörst. Deswegen finde ich den Kampf an und für sich nicht schlecht. Aber ich habe den Kampf gegen Drew Dober gesehen und da war Nick Hein schon gut, aber es war jetzt nicht so, dass er Drew Dober auseinandergenommen hat, auch wenn der geblutet hat wie ein Schwein und den Kampf beherrscht hat. Das war ein enger Kampf aus meiner Sicht gegen Nick Hein. gegen Trudeau, den Nick Hein dann zwar gewonnen hat, und da gibt's auch überhaupt keine zwei Meinungen, aber ja, also es war jetzt nicht irgendwie so the next big thing, sage ich jetzt mal. Er ist nicht über Trudeau marschiert, und Trudeau ist halt, würde ich jetzt sagen, den musst du besiegen, wenn du in der UFC nur ansatzweise irgendwie eine Nummer werden willst. So, und ich bin gespannt. James Wick, gefühlt ist das ein Kampf für James Wick. So fühlt sich das für mich an, weißt du? Also, okay. Der kommt aus Texas. Was eigentlich doof war, wäre von der UFC aus, eigentlich müsste man ja einen Kampf für Nick Hein machen, dass er sich stabilisiert in der UFC und somit auch die UFC in Deutschland sich ein bisschen stabilisiert. Oder es ist ein Indikat, naja gut, da könnte man natürlich jetzt sagen, dass die UFC eher darauf Wert legt, so jemanden wie James Wick aufzubauen, der einen gewissen Namen hat, bekannt ist durch Ultimate Fighter, ungeschlagen ist. Und was bedeutet Nick Hein für die UFC in Deutschland? Also kann viel bedeuten. Ich glaube nicht. Dafür ist er. Kann viel bedeuten. Und du kannst ihn verkaufen. Ich erinnere dich noch an diese Talkshow, in der er mal war, in Großbritannien. Das fand ich wirklich sehr charmant, muss ich wirklich sagen. Kannst du dich noch daran erinnern, an dieses Video? Ja, hab ich nicht geguckt, nee. War wirklich charmant. Dass er da war, aber hab ich nicht geguckt. Ja, aber ich glaube halt nicht, dass das so eine richtig große Nummer ist für Deutschland. Also das ist... Der Typ oder... Ja, der Typ. Also der naja, du hast nichts anderes. Peter Sobota. Ja, ich bin ja dann... Ich denke mir dann immer, ich brauche auch nicht zwangsläufig was anderes. Weil ich als Fan könnte ganz gut damit leben, dass da kein einziger Deutscher auf der Card ist. In Deutschland. Ja, ich will halt geile Kämpfe sehen und geile Fighter sehen. So, und dann... habe ich echt kein Problem damit, wenn kein Deutscher dabei ist. Natürlich freue ich mich, wenn Nick Hein da kämpft und einen geilen Kampf abliefert und die Halle mitgeht. Das ist alles toll. Will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber jetzt da auf Teufel komm raus irgendwie was zu kreieren, da finde ich dann auch wieder doof. Also ich finde das ist eine gute Chance für Nick Hein zu beweisen, dass er definitiv dahin gehört in die UFC. Und gleichzeitig würde ich aber behaupten, dass er keine große Chance hat gegen James Wick. Keine große Chance hat. Ja, würde ich so sagen. Da bin ich ja mal gespannt. Wann ist denn das Event, der Fight? November irgendwann, Ende November. Ich weiß noch nicht mal, in welcher Stadt. Ich weiß nur, dass es in Texas ist. Wahrscheinlich dann in Austin oder in San Antonio oder so. Oder in Houston, da gibt's ja nun einige. Stimmt, Houston könnte es auch noch sein. Ja, ja, das ist, so wichtig ist es ja auch nicht, welcher Stadt es ist. Ist es auf jeden Fall nicht. Also ja, es ist natürlich MMA und du hast immer eine Chance, logisch. Aber einfach so vom Gefühl her, James Wick hat mich eigentlich überzeugt in seinen zwei UFC-Kämpfen. Ramzi Ninjin besiegt. Und das sind schon Leute, die muss er erstmal besiegen. So, bin gespannt. Bin wirklich gespannt, ob Nick Hein mit James Wick mithalten kann. Interessanter Kampf, auf jeden Fall. Und ja, ich bin heiß auf den nächsten Kampf. Zu Peter Sobota gibt's nichts Neues, oder? Der ist verletzt. Der wurde jetzt erst operiert. Ich glaube, der hat eine Bänderverletzung. Aber ich weiß nicht genau, wie lange er ausfällt. Aber er ist auf jeden Fall verletzt. Wird erstmal nichts Neues kommen. Übrigens, für Nick würde es natürlich auch super passen. Im November gegen James Wick. Und dann könnte er im Mai in Berlin wieder antreten. So zeitlich. Ach ja. Außer er will nochmal, also es wäre halt wieder dieses halbe Jahr, es ist ja jetzt zwischen Berlin und Houston oder wo es auch immer ist dann in Texas, sind es ja auch 6 Monate ungefähr, oder? Ja, Mai bis November sind 6 Monate und dann wären es nochmal so 6 Monate, würde doch passen. Weiß natürlich nicht, wie, weil er ist ja immer noch hauptberuflich Polizist, so. Und da kannst du ja jetzt... Reality Star. Das auch. Nee, noch. Quatsch, was ist das? Scripted Reality. Ja, irgendwie. Genau, ist er auch noch. Ja. Und ich denke mal, da bist du ja auch so ein bisschen in deiner Zeit eingeschränkt, oder? Da kannst du ja nicht jetzt 4 Fights im Jahr abhalten. Warum nicht? Sein Ziel ist es doch wohl, nach allen Interviews UFC Megastar zu werden. Ja, dafür wundert es mich halt, dass er dann sagt, nee, ich muss hier weiter Polizist sein und so, weil eigentlich... In dem Moment, wenn du dann noch einen Hauptjob hast, glaube ich, ist es einfach schwer, sich voll und ganz da auf die Karriere zu konzentrieren. Vielleicht geht es ihm auch einfach nur darum, in der UFC zu kämpfen, die Chance wahrzunehmen, und er schätzt das einfach realistisch ein. Also das ist ja jetzt Meinst du, da könnte dieser James Wick-Fight eventuell einiges ändern? Wenn er den wirklich besiegt, wenn du sagst, der Typ ist wirklich legit, der ist ernst zu nehmen, wenn man den besiegt, dann ist man, hat man schon mal eine Duftmarke besetzt. Vielleicht denkt er sich ja dann, ah, okay, ich kann hier in der Division, wo ist er denn? Flyweight? Featherweight? Featherweight. 155 Pfund ist Lightweight. Lightweight, ach echt? Ja. Wenn er den wirklich besiegt, dann denkt er sich ja eventuell, ich mache hier erstmal Päuschen. Das Ding ist halt, Bullen. Lightweight ist wirklich schwierig, da was zu reißen. Das ist die härteste Kiste, ja, möchte ich fast sagen. Da hast du so viele Leute schon, nur in den USA, die unheimlich gut sind. Deswegen glaube ich, einfach, dass der das vielleicht ganz gut einschätzen kann und sagt, okay, pass auf, ich kann in der UFC kämpfen, da kann ich wirklich Geld verdienen mit meinen Fights, also im Gegensatz zu diesen deutschen und europäischen Promotions. Mhm. Und nebenbei mache ich halt ganz normal meinen Hauptjob weiter. Das ist vereinbar mit, keine Ahnung, 2-3 Kämpfen im Jahr, wahrscheinlich eher nur 2. Und weißt du, wie ich meine? Also, dass er damit ganz gut leben kann. Weiß ich nicht, ob das so funktioniert oder ob man immer dieses Ziel, ich möchte Champion werden, haben muss. Weißt du, wie ich meine? Also, ich denke mir halt, wenn du wirklich durchstarten willst und den Titel da holen willst und du gehst davon aus, du hättest eine Chance, ja? Also, du kannst dich ja, wie gesagt, auch immer ganz gut einschätzen, glaube ich, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. Und er ist jetzt 30. Ich meine, wann sollte er denn damit anfangen dann? Ich meine, er ist im Lightweight. Das ist jetzt nicht so, dass du da mit 35 deine Prime erreichst. Ja. Es müsste ja jetzt passieren. Er müsste ja jetzt sagen, ich lasse alles stehen und liegen und versuche in den besten Camps dieser Erde irgendwie unterzukommen. Am besten in den USA oder irgendwo in Brasilien. Wahrscheinlich eher in den USA so. Und dann musst du da durchziehen und musst auch noch Glück haben, dass du die richtigen Fights bekommst. Und dann weißt du auch noch nicht, weißt du, du kannst halt auch mal einen Kampf blöd verlieren. Also das ist halt auch ein gewisses Risiko, dass du dann eingehst. Und vielleicht ist die Variante, die er jetzt dann macht, gar nicht so blöde. Und sagt, nö, mein Hauptjob ist nicht UFC-Fighter, sondern mein Hauptjob ist Polizist. Danach bin ich, oder konzentriere ich mich auf meine Fernsehkarriere und dann, vielleicht sieht er es so, aber es ist natürlich, das wäre mal eine interessante Frage an all die Journalisten da draußen, die könnten mal Nick Hein bei ihren nächsten Interviews mit ihm fragen, wie da eigentlich so sein persönliches Ranking ist. Das würde mich mal interessieren, ob UFC-Fighter für ihn das Allergrößte ist. Da bin ich mal gespannt. Ja, es scheint ja jetzt, wo du das mal so ein bisschen angesprochen hast, gar nicht mehr so zu sein, dass er jetzt wirklich sterben würde, um in den Top-Rankings zu sein. Nee, das behaupte ja nur ich. Er hat dazu nichts gesagt. Dann wurde bekannt gegeben, dass John Lineker auf Ian McCall treffen wird. Das ist ein Kampf, auf den warten wir jetzt ja schon eine Weile. Und das wird dann in Uberlandia stattfinden, in Brasilien. Finde ich einen hervorragenden Städtename. Mhm. Jedes Land sollte irgendwo eine Stadt haben, die Uberlandia heißt, finde ich. Echt toll. Ich guck gerade mal nebenbei. Uberlandia, was das so zu bieten hat. Nix. Es ist auf jeden Fall in Brasilien und hat 600.000 Einwohner. Na siehst du, das ist ja schon mal was. Und ich wollte gerade sagen, und der berühmteste Sohn dieser Stadt ist Pipapo, aber es gibt offensichtlich keinen. Ah, naja, eine richtige Party-Hochburg. Ja. So, also da trifft dann John Lineker auf McCall und ich würde mal behaupten, dass der Gewinner danach auf Demetrius Johnson trifft. Deswegen habe ich das jetzt hier mal mit reingenommen, weil hat halt mehr oder weniger schon Auswirkungen aufs Titelgeschehen. Also aus meiner Sicht musst du das so machen, dass Lineker, wenn er natürlich sein Gewicht schafft, gegen McCall, wenn er dann da gewinnt, dass er dann als nächstes auf Demetrius Johnson trifft. Ich glaube, dass John Lineker sogar eine gute Chance hat, gegen McCall zu gewinnen. Ja. Ja. Auf den Kampf freue ich mich. Und McCall ist natürlich, bin ich mal gespannt. Der hat halt natürlich jetzt wirklich extrem oft Probleme mit seiner Hand. War da angeblich nach eigener Aussage schon immer anfällig, dass er sich die schnell bricht und so. Könnte ich mir vorstellen, dass das dann auch mal irgendwann mental mit dir was macht. Wenn du nach jedem Kampf erstmal eine Handverletzung hast, weiß ich nicht, ob du da im Kampf dann irgendwann mal nachdenkst. Dings jetzt gesagt. Anderson Silva, dass er immer noch Probleme hat, mit seinem Fuß richtig zu kicken. Und sich deswegen jetzt eine Therapie nochmal unterzieht. Fußtherapie? Nee, für den Kopf. Ach so. Was ja auch schon so eine Ansage ist, also finde ich merkwürdig. Also, der hat halt einen Fight gegen Nick Diaz im Januar und sagt dann jetzt noch sowas. Würde ich jetzt zum Beispiel nicht machen. Halte ich jetzt für taktisch unklug, sich da so zu äußern. Wenn es denn auch wirklich so ist, aber warum soll er das sagen, wenn es nicht so ist? Es lässt ihn ja nur schwächer dastehen eigentlich außen. Und interessant war auch, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob er 95% oder 99% gesagt hat vor einem Monat, als der Kampf bekannt gegeben wurde, dass sein Knie, dass sein Fuß bei 95% ist, habe ich in Erinnerung. Aber es kann auch sein, dass er gesagt hat 99%. Mhm. Weißt du es noch? Mhm. Nicht mehr. Jetzt hat er gesagt, ist bei 91%. Okay. Ja. Aber er scheint da ein gutes Gefühl für zu haben, um so genau das zu eruieren, wie viel Prozent da noch fehlen. Ja, genau. Und was ich auch noch interessant fand, da wurde auch drauf angesprochen, ob er nochmal so ein Versuch auf einen Titel startet. Da hat er gesagt, ja, über die Titelgeschichte ist er irgendwie hinweg. Er glaubt, dass er näher am Retirement ist als am Titel. Aha. Ist auch wieder so eine Aussage, wo man sich fragen kann, also, das sag ich doch nicht, wenn ich total gehypt bin auf mein Comeback. Ich meine, ihm muss doch auch klar sein, dass wenn er Nick Diaz besiegt, ja, dass er eigentlich sich schon, vielleicht dann noch einen Kampf, aber sich auf jeden Fall schon mal wieder ausrechnen kann, wenn er Nick Diaz, sag ich mal, K.O. haut oder so, ja, was ja nicht ausschließend ist, definitiv nicht. Da kann ich mir gut vorstellen, dass er dann vielleicht im Sommer nochmal einen Kampf bestreitet oder im Frühjahr und wenn er den auch gewinnt, gegen einen einigermaßen namhaften Gegner, dann müsste er eigentlich einen Titelkampf wieder bekommen. Vor allem, wenn Whiteman noch Titelträger ist, dann sowieso aus meiner Sicht. Also, ja, es klingt alles ein bisschen merkwürdig. Ich weiß auch nicht, der Typ verarscht natürlich auch häufig die Presse und so, muss man dazu sagen. Dafür ist er bekannt, dass er sich da immer mal wieder so einen Gag erlaubt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also, die Aussagen fand ich dennoch merkwürdig, muss man dazu sagen. Also, ja, bin ich echt mal gespannt. Ich habe mittlerweile so ein bisschen die Befürchtung, dass es vielleicht doch nicht zu diesem Duell kommt zwischen Nick Diaz und Anderson Silva. Ich weiß auch nicht, ich habe ein komisches Gefühl dabei. Hört sich alles so komisch an, findest du nicht? Ja, das ist alles so wieder so ein Scheiß, da sollten sie doch lieber am besten die Fresse halten. Ja, ist halt, ja. Ja, was willst du da sagen? Dann ist Thiago Silva zurück, wer hätte das gedacht? Thiago Silva. Februar, ja, Thiago Silva, ja. Das schön. War der seine Frau die Pistole in den Mund gesteckt hat und sie töten wollte und dann auf den Parkplatz gefahren ist von seinem Gym und da alle auch töten wollte. Aber der Fall wurde jetzt fallen gelassen sozusagen, weil seine Frau ist einfach abgehauen nach Brasilien. Und also er wurde nicht freigesprochen, sondern weil die Zeugin sich nicht kooperativ zeigt, musste der Fall fallen gelassen werden und er hat halt keinen richtigen Freispruch, sondern man kann halt das Ding einfach nicht aufklären, solange die Frau halt nicht da ist. So. Und deswegen ist das Ding erstmal vom Tisch und die UFC hat wirklich Minuten oder so, lass es dann von mir aus eine Stunde später, nachdem das bekannt wurde, hat die UFC sofort reagiert und den wieder unter Vertrag genommen. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Mhm. Mhm. Völlig behämmert, warum? Aus der Not. Welche Not? Weiß es nicht. In der Division? Nee. Thiago Silva ist kein Riesendraw oder irgendwas. Außerdem macht er dir nur Probleme ständig. Vielleicht ab jetzt. Ja, genau. Vielleicht kann er da gegen ehemalige Knastinsassen sich irgendwie... aber der macht ja halt nur Probleme. Der hat immer wieder Probleme gehabt, was Doping und sowas angeht. Dann die Geschichte, das Ding wirst du nie wieder los. Der Fall war so groß in der Presse, Thiago Silva wird immer der Typ sein, der da in Handschellen stand, weißt du noch, die Bilder kennst du ja auch, der total zugedröhnt offensichtlich da rumgelatscht ist und so. Also ich kann diesen Schritt der UFC überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich fand es auch merkwürdig, dass Dana White nicht bei der Post-Fight-Press-Konferenz war und ich behaupte, dass das der Grund war, weil er keinen Bock hatte auf Thiago Silva-Fragen. Und dann muss man dazu sagen, ihr ganzen Möchtegern-MMA-Journalisten, ich gehe davon aus, dass uns viele Amerikaner auch hören, Alter, da passiert sowas und nicht eine Frage zu Thiago Silva am Freitag bei der Pressekonferenz. Mhm. Also, okay. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Ja, er hat halt gesagt, die Alte hätte sich das alles nur ausgedacht. Er hat jetzt mittlerweile schon ein Interview gegeben und die Alte hätte sich das alles nur ausgedacht und jetzt würde die Wahrheit ans Tageslicht kommen und er ist jetzt ein ganz neuer Mensch und hat auch schon wieder eine Alte gefunden, die ist schwanger. Fragt man sich auch, welche Frau so geisteskrank ist, sich mit so einem Typen einzulassen. Aber wahrscheinlich ist es Dana Whites Schwester, weil der ist ja auch so krank und lässt sich wieder mit so einem Typen ein. Weißt du, und dann muss man auch noch sehen, dann hatten wir jetzt vor kurzem erst die Geschichte mit War Machine, ja, die ja auch noch so durch die Medien geistert und die UFC stellt erstmal nicht denselben Fall, ja, aber einen Typen, den nächst kleineren Fall ein. Gefühlt, ja. Finde ich alles sehr unglücklich. Also, und man muss dazu sagen, selbst wenn sie das nicht gemacht hätten und der würde bei Bellator oder so landen, ja, wen juckt's? Der Typ ist nun wirklich keine große Nummer, die du unbedingt verpflichten musst, um jetzt da jetzt wirklich irgendwie so ein, wie soll man sagen, also wirklich davon profitieren zu können, dass du ihn hast. Das so groß ist er halt nicht, meiner Meinung nach. Äußerst merkwürdig. Merkwürdig, ja, ja, ja. So, Haben wir schon über die, über Overeem geredet? Nee, da wollte ich jetzt nochmal auf Mashin Tuckett zu sprechen kommen. Natürlich über Overeem. Natürlich auch über Ben Ruffles, wahnsinnigen Tanz. Was da eigentlich los war, weißt du, kein Mensch. Es war ein wahnsinniger Tanz. Aber Hast du dieses Road to the Octagon geguckt? Mhm. Fand ich eine ganz tolle Ausgabe, hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat auch nochmal viel dazu beigetragen, dass ich mich noch mehr auf dieses Event freue. Im Nachhinein muss ich sagen, gut. Aber was? Das Event war der Hammer. Ja, ich habe ja nur die Maincard gesehen. Ja, die war doch geil. Nee. Was? Ja. Die Maincard hat dir nicht gefallen. Nee, der erste Fight war ganz geil. Der erste Kampf war Wahnsinn, dann Matt Mitrione. Ja, das ging ja nicht lange. Aber mit einer unfassbar geilen Leistung auch. Also das habe ich dem wirklich gegönnt, weil Mitrione gilt immer schon so ein bisschen als, der könnte eigentlich mehr, aber irgendwie kriegt er seinen Shit nicht so richtig zusammen und fällt dann auch das ein oder andere Mal außerhalb des Käfigs auf, so, ja, Ruffle gegen Overeem war natürlich ein riesen Upset. Ich fand Overeem wirklich bis zu dem Zeitpunkt, er hat ja zwei heftige Treffer bekommen. Er hat ja mal einen Uppercut bekommen und der hat ihm wohl richtig zugesetzt. Und bis zu diesem Zeitpunkt fand ich Overeem sehr, sehr stark. Ja, keine Frage. Also Overeem war richtig gut. Der hat mir auch gut gefallen. Hat die immer die Position geswitcht, ne? Immer mal Rechtsausleger, Linksausleger, dann hat er mal so einen Kick zu den Knien gemacht und ja, so. Ja, das weißt du, von wem er das hat? Hä? Von Von John Jones. Siehste? Die trainieren zusammen. Ja, stimmt, diese Kicks. Ja, ja, natürlich. Ja. Das hat er von John Jones. Und ich habe mir auch gedacht, hey, nicht schlecht. Also, ja. Der kam für mich auch so rüber, als ob er sein Shit zusammen hat, so. Ja. Aber, mal unterm Strich, darf man eins nicht vergessen. Alistair Overeem, wenn du siehst, oder wenn du seinen Rekord anguckst, dann weißt du eigentlich schon Bescheid. Es ist immer schon ein Typ gewesen, der auch Kämpfe verliert. Und bei Overeem ist es schon immer so gewesen, wenn du ihn richtig triffst, dann ist das meistens schon der Anfang vom Ende, so rum. Ja. Und mich hat's natürlich schon überrascht. Aber als es dann passiert ist, als er dann K.O. gegangen ist, der Kampf zu Ende war, habe ich mir dann so gedacht, ja, hätte man sich ja eigentlich auch denken können. Also, komisch. Ja, irgendwie. Muss ich auch wirklich sagen, Overeem ging mir da ein bisschen zu leicht down. Und als er dann auf dem Boden war, hatte er nicht mal den rechten Arm hochgenommen zum Kopf. Er hat sich komplett da vollprügeln lassen von Ben Ruthwell. Der geht relativ einfach K.O. Ich meine, das ist halt Schwergewicht. Ja, ja. Es fällt schon auf, dass bei ihm... Aber Velasquez und JDS gehen ja nicht so schnell K.O., die fressen ja viel mehr. Ja, ja, also das war ja ein Kampf, der durchaus möglich gewesen wäre, wenn Overeem jetzt gewonnen hätte, JDS gegen Overeem. Ja, schön. Und ja, und ich glaube aber, aktuell sehe ich Alistair Overeem überhaupt nicht in Reichweite von JDS. Die Anlagen sind definitiv da, muss man sagen. Da war der auch Glory-Champion, ne? Ja, das ist halt alles ewig her. Also ich würde sagen, der hat aus meiner Sicht nichts mehr in der... Wie sieht denn da die Top 15 aus? Aus meiner Sicht hat er, also in der Top 10 hat er definitiv nichts mehr zu suchen. Ja. Jetzt muss ich mal hier auf UFC.com, weil unsere Seite, da habe ich keine Zeit, gerade diese Rankings immer wieder aktuell zu machen. Ach so. Ja, die sind... So. Jetzt kicken wir mal, wo der aktuell gerankt wird. Alistair Overeem ist auf 10 vor Frank Mir. Gut, er hat Frank Mir besiegt, deswegen okay. Gonzaga, Overeem, ja, eigentlich ein interessantes Duell wäre das, Overeem gegen Gonzaga, fällt mir mal gerade so auf. Ja. Gut, Stefan Struve hat schon ewig nicht mehr gekämpft, ja. Von daher, ja okay, komm, es sind halt so viele andere Pfeifen da, dass er sich da noch halten kann. Guck mal, dass der Arlovski auf 14, wird er noch in den Top 15 gerankt? Arlovski ist auf 14. Das ist ja lächerlich, Mann, das ist lächerlich. Ja, es liegt halt daran, dass da nichts hinten nachkommt so. Ich meine, ich habe Derek Lewis, ich habe mir so gewünscht, dass der da nochmal so eine geile Performance zeigt. Das ist der Schwatte, ne? Ja, genau. Der dieser mit Gang-Hintergrund, muss man ja sagen. Schwarze ist das genau. Aber leider Gottes hat er keine Chance gehabt gegen Mitrion, und ich sehe gerade, Mitrion ist überraschenderweise nicht mal in den Top 15. Nee. Das hat er ja auch angesprochen nach dem Fight. Ja, aber das sind jetzt die neuen Rankings. Das finde ich so merkwürdig. Okay. Also jetzt müsst ihr doch dabei. Also guck mal, Big Nog ist noch drinne. Mhm. Orlovski ist drinne. Struve, der seit 3 Jahren gefühlt nicht mehr gekämpft hat. Also beim besten Willen. Aber es wäre übrigens ein geiler Kampf, Overeem gegen Mitrion. Ja. Es ist ja auch die Diskussion, muss Alistair Overeem irgendwie, also sollte die UFC den rausschmeißen oder sollten, weil er kostet ja ein Schweinegeld für die Company, oder sollten sie ihn behalten? Problem, wenn sie ihn rausschmeißen, geht er zu Bellator. Und im Gegensatz zu Thiago Silva, Alistair Overeem will man halt immer sehen. Ich werde mir jeden Kampf von Alistair Overeem angucken. Absolut. So, also eigentlich kannst du nicht rausschmeißen, aber die Kohle, die der da natürlich verlangt oder bekommt, ist halt eindeutig nicht wert. Naja, das ist die Frage. Also, ich glaube, das sehen auch andere Leute so, dass sie ihn gerne sehen. Auch wenn er jetzt verliert, also ich freue mich schon wieder auf seinen nächsten Kampf. Vielleicht gegen Mitrion. Ich bin gespannt. Ich habe ja zuerst gedacht, dass Brandon Sharp noch in der Verlosung ist, aber der kämpft ja jetzt gegen Travis Brown. Genau. Da freue ich mich, weil da gehe ich von aus, dass Brandon Sharp die Fresse voll kriegt. Ja, ich hoffe es auch. Ich hoffe auch, der kriegt richtig die Fresse poliert, aber mal richtig schön old fashion. Aber eins muss man, ich habe neulich beim Joggen, habe ich mir Fight and the Kid angehört, und da ging es auch mal wieder um das Thema Doping, und da ist mir eingefallen, wenn du Brandon Sharp siehst, so sehen wahrscheinlich alle Heavyweights aus, wenn sie nicht auf TRT sind. Ja, also aber Matt Mitrion sieht ja auch noch ganz normal aus. Ja, genau. Aber das sind so die Typen, vergleich die mal mit so Leuten wie Alistair Overeem oder Junior Dos Santos. Weißt du, das ist schon so figurmäßig. Gut, Mark Hunt, Roy Nelson, glaube ich auch nicht, dass die da ins Fässchen greifen. Aber Fabrizio sieht ja auch ganz übertrieben aus. Fabrizio, ne? Sieht auch ganz schön geil aus, der Typ, ja. Ja, doch, auch ein süßer Maus. Ja. Derek Lewis, bin ich gespannt, ob da nochmal was kommt. Ich meine, der Typ hat auf jeden Fall Power. Das ist klar. Und das Ende gegen Matt Mitrion war ja auch ein Stück weit unglücklich, sag ich mal, mit dieser Rechten, in die er praktisch richtig reingerannt ist, sozusagen. Der hat einen Vorarm gekriegt. Ja, es war eine Rechte. Man hat es dann, es sah zuerst so aus, als wäre es ein Vorarm, aber es war eine Rechte. Der läuft praktisch genau in die Faust. Hat man bei einer anderen Einstellung dann sehr schön gesehen. Latscht da voll in die Faust rein. Wahrscheinlich wäre es egal gewesen, mit was er da getroffen wird. Aber der wird auf jeden Fall nochmal eine Chance bekommen. Weil die Heavyweight Division halt einfach so schwach besetzt ist, da bist du über jeden froh, der einigermaßen sich bewegen kann. Ja, ausgehen kann, ja. Übrigens habe ich am Samstag davon geträumt, das muss ich hier erzählen, dass ich ein UFC-Fighter bin. Das war völlig, ich habe ja Invicta geguckt und da bin ich immer so ein bisschen weggenickt. Und einmal, als ich da weggenickt bin, war ich plötzlich ein UFC-Fighter, hab mich warm gemacht in den Umkleidekabinen und so, und bin dann zum Octagon. Und ich habe auch meine Tochter gesehen und so, die waren alle da, und ich glaube, es war in Berlin. So, und jetzt kommt's. Dann stehe ich da am Octagon, gegen meinen Gegner, keine Ahnung, kannte ich nicht, frag nicht, ob es irgendein Bekannter war, kannte ich nicht. Und dann fällt mir auf, dass ich keine Handschuhe anhab. aber getaped? Nee, ich glaube nicht. Ich gucke auf meine Hände und sage, scheiße, ich habe gar keine Handschuhe. Dann gehe ich zum Ringrichter und sag so, ich habe keine Handschuhe. Sagt er, ja, okay, stopp. Dann wird die ganze Veranstaltung gestoppt. Und der sagt, ich soll mal davor gehen. Der macht mir die Handschuhe. Und dann gucke ich so, und da war so ein Merchandise-Stand. Da kann ich mich alles noch dran erinnern. Da bin ich dann hingelatscht und dann sagt er, ja, aber das ist, ich mache das nicht offiziell. Dann habe ich gesagt, ja, aber der Ringrichter hat gesagt, ich soll mir hier Handschuhe holen. Und die ganze Veranstaltung, ich weiß, dass die ganze Halle war dunkel dann und nur das Oktagon war so Dimmerlicht beleuchtet. Ja. So, und alle haben gewartet, bis ich meine Handschuhe anhab. Und dann bin ich auch aufgewacht, ja. Ah, schade. Würde mich ja interessieren, ob du das Ding noch gewonnen hättest. Das hätte mich auch interessiert, aber ich war natürlich so nervös, weil ich meine Handschuhe vergessen hatte. Ja, das verstehe ich, das kann man verstehen, aber da würde ich einfach nur sagen, to be continued. Hoffentlich. Kommt da noch was, ja. Aber schade, also normal, ich fand das geil, weil normal kann ich mich an Träume überhaupt nicht erinnern. Also das war echt schön. War eine schöne Sache. Ja, also, Heavyweight Division, so richtig schlauer sind wir nicht draus geworden, obwohl. Nee. Wir haben Mitreon sind wir schon ein bisschen schlauer aus ihm geworden. Er hat ein gutes Micwork auch vor allen Dingen. Ja, das wusste ich. Also er hat ja früher bei der MMA Hour sein eigenes Segment gehabt, die Mitrion Minute oder One Minute Mitrion irgendwie so. Und der Typ ist auch cool. Der hat früher auch mal einen Vlog gemacht und das war auch immer cool. Also ich mag den sehr. Der hat in Schweden mal gekämpft, da hat er sich so selber mit der Kamera begleitet und dann das auf YouTube gestellt. Ich mag den Typen. Das ist ein cooler Typ so. Also äußerst sympathischer Mann. So, ich habe trotzdem gesagt, für mich so, es gab schon viele Antworten. Zum einen natürlich auch Derek Lewis, dass der keine Bewegung in die Heavyweight Division bringt. Ja. Wäre ganz gut gewesen. Overeem, aus meiner Sicht kein Top-10-Fighter mehr im Heavyweight. Ben Roswell, scheißegal, ob der gewonnen hat. Mich interessiert der überhaupt nicht. Ja, das ist für mich auch völlig Latte. Gut, natürlich, wenn er jetzt seinen nächsten Kampf auch wieder gewinnt, wird's wieder interessant. Man darf aber auch hier, was man vielleicht noch zu Overeem sagen muss, so richtig bergab geht's auch erst mit ihm, seitdem er kein TRT mehr nimmt. Ja. Ja. Kann man das so ein bisschen vergleichen? Absolut. Oder kann man das ein bisschen... Er sollte gegen Junior dos Santos kämpfen. Und im Vorfeld zu diesem Kampf gab es diese TRT-Geschichte. Mhm. So. Und danach kam man nie wieder, oder seitdem er dann wieder da war, kam man nie wieder oder hat nie wieder das Level erreicht, wie halt da gegen Brock Lesnar. Wo er Brock Lesnar halt wirklich fertig gemacht hat. Mhm. Und es ist mir egal, ob die Leute sagen, dass Brock Lesnar schwer krank war zu dem Zeitpunkt oder so. Auch hier ist es dann halt Brock Lesnars Problem. Ja, das muss man wirklich so sagen, ja. Oh, nee, aber Overeem sah schon ziemlich stark aus. Aber ja. Wie auch bei diesem Fight. Ich fand, der hat schöne Variationen drin gehabt, aber der kassiert echt wenig. Ja, der geht echt leicht K.O. Wie fandest du das bei Michael Chiesa mit dem Cut? War schon ein heftiger Cut. Ja, absolut. Ich kann das überhaupt nicht beurteilen, so wie ich das verstehe. Also manchmal lassen sie ja auch Cuts, die näher am Auge sind, aber natürlich nicht so tief sind, lassen sie ja manchmal auch weiterlaufen. Wahrscheinlich war der wirklich so tief, der Cut, dass irgendwann da der halbe Fetzen auf einmal runterhängt. Und in so einem Fall denke ich mir mal, ey, komm, ey, dann lieber aufhören. Weil das wäre für Schade den Typen drum, echt, ja, eine Katastrophe und passiert halt. Mein Gott, dumm gelaufen. Hat Klitschko Vitali damals auch erleben müssen. Dass er in einem Kampf, in seinem wahrscheinlich besten Kampf, aufgrund eines Cuts dann verliert. Ich meine, es ist natürlich bitter, aber Chiesa ist noch jung und der ist gut und da kommt auch noch was, da bin ich mir sicher. Ja. Und Joe Lawson gönne ich's halt, klar. Schön mit der Tochter, dass sie wieder besser ist. Ist ein Sohn. Ja. Ja, Chris. Was denn? Der kleine Joey ist ein Sohn. Ist er ein kleiner Joey? Ja, ist Joey. Ja, und dann natürlich, Musashi hat bewiesen, dass er offensichtlich nicht zur Middleweight-Spitze gehört und Jacare, genau das Gegenteil. Das Musashi fand ich aber auch legit. Ja. Der hat wacker dagegen gehalten. Also, ich sag mal so, wenn du gegen Jacare einfach die Arme da unten rumbaumeln lässt, dann muss ich mich schon fragen, ob der den Kampf überhaupt ernst nimmt. Also, okay, du kannst doch dich nicht so vor Jacare hinstellen. Nein. Das ist Musashis Kampfstil, aber ich finde das irgendwie fahrlässig. Musashi ist für mich schon ein starker Kämpfer, aber er gehört nicht zu den Top 3 im Middleweight. Absolut nicht. Und Jacare ist für mich hinter Whiteman jetzt die Nummer 2, ganz klar. Und ja. Ich will diesen Kampf sehen. Jacare gegen Whiteman. Dana hat ja schon gesagt, Jacare soll nochmal kämpfen. Macht ja auch Sinn. Dauert ja noch ewig, bis Whiteman gegen Belfort antritt. Aber für mich ist Jacare die Nummer 2 im Middleweight. Bin ich sehr gespannt. Ich glaube, es wird aber kein exciting Fight. Ich denke schon. Whiteman ist doch nicht ein Wrestler? Ja gut, aber du hast gesehen, wie White Man kämpft. Also White Man ist zwar ein absolut, Wrestler, ja, aber White Man ist well-rounded, sagt man. Und Jacare auch. Jacare ist schon sehr clinchy. Ja gut, du darfst nicht vergessen, Jacare hat hier gegen Musashi gekämpft. Mit dem würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt einen Boxkampf liefern wollen. Ich glaube, dass Musashi... Ja, aber ein paar Trümmer hat der rausgefeuert, der Musashi. Wenn die gesessen hätten, dann wäre Feierabend gewesen. Aber ich glaube, dass es Jacare ganz clever gemacht hat. Das Ding ist halt, wenn Jacare am Boden ist mit dir, dann wird's halt wirklich schwierig, auch für einen White Man, glaub ich schon. Die Frage ist halt, ob er White Man in diese Position bringen kann, weil White Man so ein gutes Wrestling hat. Absolut. Soll ich dir sagen, für wen ich dann bin? Ja, ich kann es mir schon denken, wenn du es so sagst. Ich bin natürlich ganz klar für Chris White. Ja, aber natürlich, weil da auch eine homoerotische Ebene bei euch ganz klar am Zündeln ist. Aber ich muss ganz klar sagen, mir geht der tierisch auf den Sack. Ich habe mich auch so gefreut, als El Aya Quinta gewonnen hat. Der hat El Aya Quinta... Ja, das wollte ich mir eigentlich auch noch angucken. Du bist schuld, glaube ich. Geiler Kampf. Richtig guter Kampf von El Aya Quinta. Und ich sag dir eins, El Aya Quinta, sag ich dir jetzt, der wird noch ein Top-10-Fighter in seiner Division. Das schwöre ich dir. Middleweight. Ist er auch ein Middleweight? Weiß ich nicht. Ja, da gut. Mhm. Nee, ich glaube, der ist im Featherweight. Ich muss mal gucken. Weiß ich wirklich nicht. Ja. Also deswegen, bei Kämpfern im Lightweight, genau, ich wollte gerade sagen, alles, was so Lightweight, Featherweight und so, also da, wo sich viele tummeln, da habe ich keine Ahnung, wo die sind, weil das so gefühlt sind die alle gleich aus zwischen... Ja, ja. Ich sag mal so, ab Lightweight... Ab Middleweight kann man so ein bisschen auseinanderhalten. Ja, weil dann lichtet sich halt so ein bisschen das Feld, aber die Gewichtsklassen, für mich kann ein LR Quinter theoretisch wahrscheinlich auch im Featherweight antreten. Ja. Hat schon noch viel Muskelmasse, aber toller Kampf gegen Rodrigo Damm, war wirklich großartig. Und natürlich die Ecke immer bei jedem Kampf von Whiteman oder auch von El Aya Quinta, großartig. War Whiteman wieder dabei? Er saß draußen und man hat ihn auch gezeigt, wie er wieder voll abgegangen ist. Und so muss das sein. So muss was. Ja, und was bei Conor McGregor regst du dich auf, wenn der so abgeht. Bei Whiteman sagst du, so muss man abgehen, gut, bei Conor McGregor sagst du, der hypt sich selbst. Persönliche Vorlieben, ist ganz klar. Persönliche Vorlieben, okay. Ist ganz klar, da mache ich auch keinen Hit draus. Nein. Da mache ich keinen Hit draus. El Aya Quinta gegen Conor McGregor. Dann habe ich mir Invicta ja angeguckt. Ich gehe davon aus, dass du es... Achso, und dann muss ich noch was sagen. Nämlich bei dieser Fight Night ist mir eins aufgefallen. Ja. Kannst du dich noch dran erinnern? Früher haben wir immer davon geschwärmt, wie geil die Hype-Videos sind von der UFC. Ja. Mittlerweile gehen die mir tierisch auf die Nüsse. Weil es immer dasselbe ist. Es werden immer dieselben Soundbites genommen von Joe Rogan. Und die Aufmachung an sich ist immer das Gleiche. Für mich erfüllen die auch nicht mehr so, weißt du, gerade jetzt, wenn du so Fight-Cards hast mit Kämpfern, die nicht ganz so bekannt sind, dann würde ich doch diese 30 Sekunden oder 45 Sekunden vielleicht eher nutzen, um da irgendwie dann nur so einen ganz kleinen hinzugeben, mit wem habe ich es hier zu tun. Aber es sind immer wieder die gleichen Sequenzen, du siehst irgendwelche Zuschauer, du hörst irgendeinen schreien, it's all over, dann kommt Joe Rogan, der wieder irgendwas rumplägt und... Also das ist eine Katastrophe, finde ich mittlerweile, diese Hype-Videos. Die kotzen mich tierisch an. So weit würde ich nicht gehen. Aber ich finde, die UFC entwickelt sich irgendwo in eine Richtung, die so ein bisschen Mainstream geht. Fließband ist das halt. Fließband, du hast halt okay, keine Zeit mehr. Du kannst ja nicht mehr so viel Zeit lassen, um Events schön den Leuten zu präsentieren, die Leute heiß drauf zu machen, weil es geht halt Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Im wahrsten Sinne. Ja, guck mal, du hast so einen geilen Pay-Per-View wie 178, der findet in 3 Wochen statt. Aber du hörst nichts darüber so eigentlich. Also du siehst vielleicht mal so ein 30-Sekunden-Video dazu, aber das ist jetzt nicht so, dass die ganze Welt jetzt auf einmal schon dieses 178 im Kopf hat. Das geht halt auch gar nicht. Sonst müsstest du ja darauf verzichten, jetzt Arlovski gegen Bigfoot Silver zu promoten. Wobei, das da kann ich dir schon versprechen, das wird eine Qual, dieser Kampf. Ich hab's dir schon vor 14 Tagen gesagt. Ja, das wird ekelerregend. Wird eine Qual. Ist die Karte wenigstens gut? Kann ich dir nicht sagen. Jetzt kurz zu Invicta. Möchte ich auch gar nicht so viel sagen. Also, was ganz schlimm war, also man merkt sofort, ich gucke ja nichts anderes außer UFC. Also ich gucke nicht Bellator oder... Was weiß ich, was es da noch alles gibt. World Series of Fighting. Gucke ich alles nicht. Ah. Und Invicta, was man halt so auf YouTube sich mal so raussuchen konnte, das habe ich auch mit Bellator schon gemacht. So, jetzt habe ich aber mal so ein ganzes Event gesehen und da fällt einem sofort auf, dass die UFC definitiv die besten Leute hat. Weil also die Kommentatoren, beziehungsweise der Kommentator ist eine Katastrophe. Der kann einfach überhaupt nicht normal reden. Der muss immer so reden die ganze Zeit. Ich kann es nicht nachmachen, weil es geht einfach nicht. Es ist unerträglich. Wenn mich mal ein Kommentator ankotzt, da gehört wirklich viel dazu. Ich ertrage einiges. Aber dieser Kommentator, der ging mir so auf die Nüsse. Mhm. Irgendwann, ich glaube in den letzten beiden Fights, war dann Gott sei Dank Uriah Faber Co-Kommentator. Dann ging's. Julie Catsey ist eigentlich nicht schlecht. Ist auch eine ehemalige UFC-Fighterin. Nur, die muss noch ein bisschen üben, sag ich jetzt mal. Weil, ja, pass mal auf. Joe Rogan macht das immer ganz geschickt. Nehmen wir mal an, es gibt irgendeinen Jiu-Jitsu-Move auf dem Boden. Dann sagt Joe Rogan ja ganz oft, ja, von der Position aus könnt ihr jetzt hier zum Guillotine-Joke ansetzen oder so. Und wenn es dann nicht dazu kommt, sondern irgendwas anderes passiert, dann sagt Joe Rogan, oder er macht das so, oder sagt dann, oh, super gekontert von XY. Und Judy Catsey macht es halt dann so, die sagt, also von dieser Position aus gibt's nur einen Ausweg, das ist der Guillotine-Joke. Und dann dauert es zwei Sekunden und es passiert natürlich was ganz anderes. Und dann lacht sie und sagt so, ja, damit konnte man ja nicht rechnen. Und das ist ganz oft passiert. Oh nein. So, dass es auffällt. Und dann denke ich immer, Mädel, warum bringst du dich denn so in die Bredouille? Lass dir doch irgendwie so einen Ausweg. Also ja, na klar. Rogan macht das halt geschickter. Man muss aber dazu sagen, bei Rogan stimmt's extrem oft, gerade wenn es ums Ground Game geht. Also da muss man auch leider sagen, dass der Typ weiß, wovon er spricht. Ja, sagt man. So, das mal vorneweg. So, dann, ich muss sagen, von diesen 20 Kämpferinnen sind gefühlt 14 geil gewesen. Echt? Und Karate Hottie, wie war die? Oh, die sah so geil aus. Jetzt wird die Haare abrasiert wieder. Oh. Ja. Ist so heiß, die Alte. Leck mir im Arsch, da hat Zähnchen getropft, du. Hat sie gewonnen? Hat gewonnen, natürlich. Und zwar, der Kampf war der Hammer. Das war für warum, mich der... Warum holt man die nicht einfach so zucki zucki? Wohin? Na, wohin? Was willst du mit der machen in der UFC? Wo, was ist denn die? Kämpft in Atomweight. Ach du Scheiße. Die, also ich glaube auch, dass die gute Drawing Power hat für den Victor. Also das ist, die sieht geil aus. Der Kampf, der Kampf war der Wahnsinn. Also die ihre Gegnerin, ich habe den Namen vergessen, die, was du da alles gesehen hast. Also nee, das ist ein Kampf. Guck dir den an. Guck mal, ob du den irgendwo findest auf YouTube oder so. Wahnsinnskampf. Totale Domination von Amada hieß sie. Ja, okay, von Michelle Waterson. Also das war ein wahnsinnig geiler Kampf. Auch der Co-Main-Event war super mit dieser Finnin. Und der anderen da, da war es halt so, dass in der letzten Runde hat dieser Finnen, also die musste finishen, logisch, ist ja eine Finnen, musste finishen und hat das dann auch geschafft, war tierisch spannend die ganze Zeit auch schon der Kampf und war auch wirklich gut, aber es gab halt natürlich auch ein paar Kämpfe, die waren schlimm, also aus meiner Sicht todlangweilig. Roxanne Mataferi, fand ich, wird die so ausgesprochen? Ja, ich glaube schon. Die fand ich überraschend gut, weil die hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuscht bei Ultimate Fighter und dann auch bei ihrem Kampf gegen Raquel Pennington damals, glaube ich. Aber die hat eine gute Performance abgeliefert und es waren noch zwei Mexikanerinnen dabei, die waren auch Wahnsinn. Also hat eigentlich Spaß gemacht, sich die Card anzugucken. Mhm. Aber also es waren halt 5,5 Stunden oder so und... Es sind halt natürlich viele Decisions, klar, es sind halt leichte Menschen, ja. Deswegen, es ist, ich bin froh, dass ich es geguckt habe, weil halt auch geile Sachen dabei waren, aber so richtig am Haken bin ich nicht. Wenn ich die Zeit habe, gucke ich's, wenn ich die Zeit natürlich nicht habe, dann versuche ich mir die auch nicht zu schaffen. So könnte man es eigentlich zusammenfassen. Okay. Also Main Event wird nachgeholt, definitiv. Ja, Main Event kann man nochmal angucken. Man kann das Co-Main Event angucken und die zwei Mexikanerinnen. Da gucke ich jetzt mal kurz, wie die hießen, weil das war wirklich... Alexa Grasso und Irene Aldana. Irene. Und die sieht auch, also beide sahen auch ziemlich, also die sowieso, die Weiber, die sind, also überleg mir mal, sind schon viel geil aus. Im Arsch, du. Schön. Und achso, mein Lieblings Nickname war Jermaine Not So Sweet Tweet. Das fand ich gut. Überhaupt diese Girls da, die haben schöne Nicknames. Also da war ein paar Mal ein Schmunzler dabei. Hat mir gut gefallen. Wie hieß denn nochmal die Katja Killer Bunny, genau. Katja Kankanapa oder wie die hieß, die jetzt neue Championess oder wie nennt sich das da eigentlich geworden ist. Killer Bunny fand ich gut. Karate Hottie ist natürlich auch super. Ja. Doch, also. Kann man sich schon nochmal angucken in Victor, nur das mit dem Stream, das sollte das nächste Mal besser werden. So, Chris, jetzt kommen wir fast zum Schluss, aber ich habe noch was. Heute vor einem Jahr saßen wir zusammen und haben darüber gesprochen, wie sich das mit der UFC in Deutschland weiterentwickeln wird. Du kannst dich daran nicht mehr erinnern, aber ich sag's dir. Selbstverständlich kann ich mich daran erinnern. Und wir haben folgenden Vergleich aufgestellt. WWE Deutschland hatte zu diesem Zeitpunkt 100 Likes auf Facebook. Und die UFC Deutschland hatte zu dem Zeitpunkt, nicht 100, 100.000 Likes. So. Ja. Und die UFC Deutschland hatte zum Zeitpunkt vor einem Jahr 11.000 Likes auf Facebook. Mhm. Jetzt habe ich heute wieder geguckt, wie es da so aussieht. Ja. Und ich war sehr überrascht. Mhm. Erst WWE Deutschland. WWE Deutschland konnte ihre Likes fast verdoppeln. 189.000 haben die jetzt. Und UFC Deutschland hat jetzt 16 Millionen. Ich weiß nicht, ob das kommt mir komisch vor ein bisschen. Nein, aber 16 Millionen Deutsche gucken die UFC, aber da bin ich mir völlig sicher. Das ist ja lächerlich. Ja, die Frage. Ich habe mich jetzt Folgendes gefragt: Kann das sein, dass du das bei Facebook mittlerweile einstellen kannst? Also, dass es nur noch eine Facebook-Seite gibt? Nee, die heißt. Ich guck gerade. Sie heißt facebook.com/UFC Deutschland. Wenn ich jetzt mal nur /UFC mache. Weißt du, weil ich habe gedacht, dass Facebook das vielleicht selber irgendwie erkennt. Wie viel hat denn USA? Ich versuche ja gerade da drauf zu gehen, aber wenn ich facebook.com/UFC eingebe, komme ich trotzdem auf Deutschland raus. Wahrscheinlich ist das die gesamte Like-Anzahl, die die UFC hat, 15 Millionen. Dass man das irgendwie jetzt mittlerweile bei Facebook so machen kann, dass wenn Leute praktisch aus Deutschland auf facebook.com/UFC gehen, dass die dann automatisch auf die Facebook-Seite ihres jeweiligen Heimatlandes oder Standortes geleitet werden. Nee, kann ich machen, wie ich will. Ich komme immer wieder auf der deutschen UFC-Seite raus. Meine Fresse, was leuchtet? Ich war, glaube ich, 14 Tage nicht mehr bei Facebook. Der leuchtet, das ist ja... Aber, ich hatte halt recht. Die UFC hat die WWE geowned. Zahlen lügen nicht. So. Ja, dieses Projekt kann man dann auch einstellen, glaube ich, wieder. Gut, dann sind wir durch. Wirklich? Wie gesagt, nächste Woche, wenn ihr mitmachen wollt, schickt mir einen Tweet oder eine Nachricht und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie was machen. Ansonsten entfällt halt einfach diese Sendung nächste Woche, ist auch nicht so schlimm. Ja. Und nächstes Mal, das garantiere ich euch, da bin ich ja noch ausgeschlafen und dann rede ich auch wieder ein bisschen was. Alles klar. Ich bin jetzt ein bisschen im Sparmodus. Das ist ja jetzt eigentlich nur ein Warm-up für mich, Ricky. Ja, das freut mich. Und ich sage nichts, weil es dich hasst, wenn ich andere Podcasts plugge. Ja, freut mich ja, dass es ein Warm-up für dich war. Fucking Devil bist du. Du bist ein nicht warmherziger Mensch. Ja. Bist du wirklich nicht. Schön, dass du dann zum Schluss endlich nochmal... Zum Schluss muss ich das nochmal sagen. Zum Schluss muss ich dich nochmal in die Realität zurückholen, mein lieber Freund. Aber dennoch mag ich dich unwahrscheinlich gerne. Aber wie ich schon unter der Woche sagte, zwischenmenschlich bist du mir ein Rätsel. Tschüss. Ja, tschüss. Radio. Finde ich ja schön, dass du es am Schluss nochmal vom Leder ziehen konntest. Wenigstens da zum Schluss bist du nochmal aufgewacht. Ein Glück. Ich hatte wirklich Bock, aber du glaubst nicht, wie müde ich bin. Ich bin derbst müde. So ist das halt manchmal. Aber wenigstens da bist du nochmal wach geworden. Finde ich schön. Du kannst ja in Zukunft dann immer zum Schluss mich beleidigen, wenn dich das irgendwie geil macht. Naja. Ach Mensch, halt. Sei doch nicht so. Ach, bin ich doch nicht. Ich gehe jetzt ins Bett. Du bist doch, wie jetzt, echt? Ja. Bist du auch so kaputt? Nee. Du dummes Schwein. Ja. Sag mal. Nee. Was? Bin ich kaputt? Du hörst dich aber ganz schön scheiße an. Ja, und jetzt?